jagen, Großfamilie und das LKA. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dealer. Brettern im Camaro mit 300 km/h. Copy Samra, 10 wie Dalila. Ich jagen, Großfamilie und das LKA. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dealer. Brettern im Camaro mit 300 km/h. Copy Samra, 10 wie Dalila. Der Drecksbulle hält mich an, ich habe nichts gestohlen. Plan eine Flucht über Holland oder Polen. Ich hab Alkohol im Blut, in der Levi's circa 60 Mille. Und der Polizeibeamte lässt mir nur die letzte Kippe. Ich bretter asozial, die Stimme, sie ist rau. Nase wieder mal gebrochen, Augen lila, grün und blau. Mach den Lieferwagen auf, Kugeln liegen schon im Lauf. Walla, ich geh über Leichen, doch nie wieder in den Bau, da. Im Jogginganzug von Milan, lila in der Tasche und wir rollen im Beamer. Kunden rufen an und ich muss sie beliefern. Wahre Brüder fallen, Libanon, Ukraine. Ra, ra, 100 Gramm Hassplatte in der Hosentasche. Doch kann ich kippen, ich komm gerade von der Prophylaxe. Sieht nach Olympia, Pagurabahn. Wenn ich im Bar mit Katalea an der Kasse bezahl. Ich jagen Großfamilien und das LKA. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dila. Brettern im Camaro mit 300 km/h. Copy Samra, 10 wie Dalila. Ich jagen Großfamilien und das LKA. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dila. Brettern im Camaro mit 300 km/h. Copy Samra, 10 wie Dalila. Das ist die Landstamm und die Mafia. Aber eigentlich ist es doch das Gleiche. Wieder mal ein Einsatz von dem SDK. Die ganzen Wichser wollen dran an unsere Scheine. Black Jack, Ferdinand, Black and Smith, American. iPhone, Handycam, Lamborghini, Hurricane. Ich steh auf Komfort, Gucci, Louis, Tom Ford. Doch dran die Stars, weil das SDK zu oft kommt. Was denn das Stock in der Siedlung? Treff dich mit dem Kunden vor der Autovermietung. Der Anzug ist von Chelsea, bleibt an der Sichtung. Und hüpft die Flow. Er denkt, er kann Eier spielen, weil er Buddy hat. Aber ich hab Backer drauf, als mein Bodyguard. Russisch ist der Teller, ne, statt mich in Stalingrad. Weil sie denken, dieser Okro ist ein Alligat. Mich jagen Großfamilien und das LKA. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dila. Brettern im Camaro mit 300 km/h. Copy Samra, 10 wie Dalila. Mich jagen Großfamilien und das LKA. Wir sind Stars, aber ticken so wie Dila.